Der deutsche Dienst der BBC verstand sich nicht als Propagandainstrument der britischen Regierung. Aber völlig frei von politischen Zwängen war die Berichterstattung auch nicht. Gleich mehrere Ministerien versuchten, Einfluss auf das Programm zu nehmen. Um die Kompetenzstreitigkeiten untereinander zu beenden, unterstellte der britische Premierminister Winston Churchill alle Auslandsrundfunksendungen im August 1941 der Political Warfare Executive, in denen Vertreter des Außenministeriums, des Informationsministeriums und des Ministeriums für Kriegswirtschaft saßen. Diesem Gremium, das sich mit dem Kriegskabinett abstimmte, gelang es, eine schlagkräftige Organisation aufzubauen, die ein Gegengewicht zur weltweiten Rundfunkpropaganda von Josef Goebbels wurde. Staatlich verordnete Propagandalügen, wie sie beim deutschen Rundfunk üblich waren, gab es im Programm der BBC nicht, selbst wenn es die Militärs gelegentlich gerne gesehen hätten. Michael Tracy, der Biograf von Hugh Green, beschreibt die Arbeit des Chefredakteurs als Hochseilakt zwischen dem offiziellen Auftrag und der eigenen Vorstellung von einem unabhängigen Programmbetrieb. Hugh Green zog trotzdem nach dem Zweiten Weltkrieg, als er Generaldirektor der BBC war, eine positive Bilanz. Wenn man zurückblickt, war das Maß an Unabhängigkeit, das wir damals gehabt haben, ganz erstaunlich. Es gab Direktiven von Regierungsstellen, aber keine eigentliche Einmischung. Und wenn man eine wöchentliche Direktive hat, hat das eigentlich nicht sehr viel Einfluss. Denn wie man weiß, besonders im Krieg geschehen Dinge von Stunde zu Stunde. Man muss sofort berichten oder reagieren. So dass wir wirklich unabhängig waren, in einem Sinn, wie die Nachrichtenstellen in Deutschland niemals unabhängig waren. Ein Beispiel für den Spielraum, der den Redaktionen gelassen wurde, sind die Reden von Thomas Mann über den deutschen Dienst der BBC. Von Oktober 1940 bis zum Kriegsende verfasste der Literatur-Nobelpreisträger 58 Kommentare, die mehr Appelle als Analysen waren. Im Vorwort zur ersten Ausgabe der unter dem Titel »Deutsche Hörer« gesammelten Reden schilderte Thomas Mann 1942 die recht umständliche Prozedur, die nötig war, um seine Worte nach Deutschland gelangen zu lassen. Die Sendungen geschahen zunächst auf dem Wege, dass ich meine Texte nach London kabelte und ein deutschsprachiger Angestellter der BBC sie dort verlas. Auf meine Anregung hin bediente man sich bald einer, wenn auch umständlichen, so doch direkteren und darum sympathischeren Methode. Ich spreche nun, was ich jeweils zu sagen habe, im Recording Department der NBC von Los Angeles selbst auf eine Platte. Diese wird auf dem Luftwege nach New York gesandt und ihr Inhalt durch das Telefon auf eine andere Platte in London übertragen, die dann vor dem Mikrofon abläuft. Auf diese Weise hören diejenigen, die drüben zu lauschen wagen, nicht nur meine Worte, sondern auch meine eigene Stimme. Thomas Mann sprach zum ersten Mal selbst am 18. März 1941. Zuvor hatte Karl Brienitzer seine Texte verlesen. Leider haben sich nur wenige der Kommentare mit der Stimme von Thomas Mann erhalten. Der Literaturnobelpreisträger sprach seine Hörer direkt an. Er konnte davon ausgehen, dass ihm zumeist Hitler-Gegner zuhörten. Auf dem Höhepunkt der militärischen Macht des NS-Regimes, als ein großer Teil Europas von deutschen Truppen besetzt war, setzte Mann alle Hoffnung auf die Briten und die Amerikaner. Deutsche Hörer, was ich euch aus der Ferne zu sagen hatte, das haben euch andere Münder bevor überliefert. Diesmal hört ihr meine eigene Stimme. Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme, die Stimme eines Deutschlands, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird, als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat. Es ist eine warnende Stimme, euch zu warnen, ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann. Und ich erfülle diese ernste und tief gefühlte Pflicht, obgleich ich weiß, dass keine Warnung an euch ergehen kann, die euch nicht längst vertraut, nicht